Es begab sich zu der Zeit, dass ein Befehl von Kaiser Augustus ausging, dass alle Einwohner unter römischer Herrschaft gezählt würden. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt zu einer Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Für diese Zählung musste sich jeder in seine Heimatstadt begeben. Und es brach auch auf, Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, auf das er sich zählen ließe mit Maria. Und so geschah es, dass er sich quälte mit den Bögen in Bethlehems Stall. Folge 46, verfügen sie über eine Sickergrube. Ja. 47, wie viele Kamele leben mit ihnen unter einem Dach? Keine. 48, welches Transportmittel benutzen sie für den Weg zu ihrem Arbeitsplatz? Esel, Ochse, Sänfte, Sklaven. Sag mal, zu Fuß steht wohl überhaupt nicht drin, was? Also ich wette, diese Volkszählung ist in 2000 Jahren noch nicht zu Ende. Was bilden die sich eigentlich ein? Für so ein Quatsch sind wir durch halb Palästina gelatscht. Und jetzt haben wir noch nicht mal ein vernünftiges Zimmer. Was? Wir haben kein vernünftiges Zimmer, weil du wieder mit dem Herbergsboy rumflirten musstest. Das liegt ja doch wohl eher daran, dass du vor lauter Weihnachtsrummel die Reservierung verpennt hast. Diese Viecher gehen mir langsam auf den Geist. Ruhe! In meinem Zustand ist das ja wohl zu entschuldigen. Jeden Moment kann das Baby kommen. Du hättest ja mit deiner Freundin besser aufpassen können. Dass sich diese Lesben immer einbilden, sie bräuchten nicht zu verhüten. Ruhe jetzt! Aber Josef, was kann denn diese arme Kreatur dafür? Seit dein Freund mit diesem römischen Schönling durchgebrannt ist, bist du einfach ungenießbar. Oh Jesus, ich glaube, die Wehen kommen. Oh Gott, komm mal, ja, leg dich hier hin. Zur gleichen Zeit in derselben Gegend. Es gibt wieder einen blauen Fleck mir. Halleluja, Hirten, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. So, das wäre erledigt. Das ist ein Job, sage ich euch. Immer nur rumfliegen und verkündigen. Aber das ist echt ein heißer Tipp für heute Abend. Da steigt die Weihnachtsfete in Bethlehem. Ich würde ja auch lieber gleich mitkommen. Aber erstmal muss ich nur eine halbe Stunde frohlocken. Wir sehen uns dann im Stall, ja? Tschüss, Jungs, bis dann. Immer noch zur gleichen Zeit. Doch an einem ganz anderen Ort, Melchior, Kaspar und Balthasar, die eiligen drei Queens. Kaspar! Melchior! Rein doch nicht so! Mein Absatz ist abgebrochen! Deine Pumps waren sowieso unmöglich. Ach, und dieser Sturm! Kann man den nicht abstellen? Der Sand im Dekolleté, der kratzt und... Wo ist er denn? Also der Sand, der kratzt so im Dekolleté. Jetzt hör doch endlich auf zu flennen, Melchior. Wir haben es ja bald geschafft. Fürchterlich. Oh, weia, mir fällt was ein. Wir müssen zurück. Hä? Ich hab was vergessen. Den Weihrauch. Du Dummes. Hast du wenigstens dein Papas Fläschchen dabei? Ja, schon. Dann schenkst du ihm das weiter jetzt. Oh. Wo ist denn eigentlich diese komische Weihnachtsfete? Du hast es ja selbst gehört, was diese fliegende Glitzerlesbe gesagt hat. Folget dem rosa Dreieck am Firmament. Hat sie nicht Schweif gesagt, die Gute? 59 Minuten später in dem uns vertrauten Stall. Ja, mein Kleiner. Ach, Mariechen, das hast du fein gemacht. Duzi, duzi, duzi, duzi. Au! Es hat mich gebissen. Fröhliche Weihnachten! Oh, sieh doch mal, ich glaube, unsere Gäste kommen. Kümmer dich mal um die Musik, Yoshi. Auf Hirse 2 gibt's sicher wieder was Fetziges. Was? Hirse? Ja, Hirse 2, mein Lieber. Herodesfunk im römischen Sektor, der heißeste Sender von ganz Jerusalem. Oh, das ist das toll hier, guck mal. Oh, so schön rustikal. Oh, guck mal da. Guck mal mit. Sie müssen Josef sein. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Die Ärmste, Sie müssen ja was mitgemacht haben. Oh, und da ist ja wohl auch das Kind. Und Sie, Sie müssen die glückliche junge Mutter sein. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Wieder noch, es ist ein Jesus. Oh, ich glaube, die Glitzerlesbe ist gelandet. Nicht lange dauerte es und die Fete war in vollem Gange. Dank Balthasar war Josefs Liebeskummer wie weggeblasen. Oh, Jesus. Und der Erzengel Gabriela nahm Maria unter ihre Fittiche. Oh, Jesus. Und das so von allen vergessene Jesulein machte derweilen seine eigenen Fingerübungen.